Erster am Anfang machte Gott den Himmel und die Erde. Zweiter, die Erde war leer. Es war dunkel auf dem Wasser. Gottes Geist war über dem Wasser. Dritter, Gott sagte, es soll Licht geben. Und es gab Licht. Vierter, Gott sah, dass das Licht gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit. Fünfter, Gott nannte das Licht Tag. Die Dunkelheit nannte er Nacht. Es wurde Abend und dann Morgen. Das war der erste Tag. Sechster, Gott sagte, es soll einen Himmel im Wasser geben. Er soll das Wasser trennen. Und es geschah. Siebter, Gott machte den Himmel. Er trennte das Wasser unter dem Himmel und das Wasser über dem Himmel. Achter, Gott nannte den Himmel Himmel. Es wurde Abend und dann Morgen. Das war der zweite Tag. Neunter, Gott sagte, das Wasser unter dem Himmel soll sich an einem Ort sammeln. Dann wird trockenes Land sichtbar. Und es geschah. Zehnter, Gott nannte das trockene Land Erde. Das gesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Elfter, Gott sagte, die Erde soll Pflanzen wachsen lassen. Pflanzen mit Samen und Bäume mit Früchten, die Samen haben. Jede Art soll so sein. Und es geschah. Zwölfter, die Erde ließ Pflanzen wachsen. Pflanzen mit Samen und Bäume mit Früchten, die Samen haben. Jede Art war so. Gott sah, dass es gut war. Dreizehnter, es wurde Abend und dann Morgen. Das war der dritte Tag. Vierzehnter, Gott sagte, es soll Lichter am Himmel geben. Sie sollen Tag und Nacht unterscheiden. Sie sollen auch Zeichen sein für Zeiten, Tage und Jahre. Fünfzehnter, die Lichter am Himmel sollen die Erde hell machen. Und es geschah. Sechzehnter, Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht für den Tag, das ist die Sonne. Ein kleines Licht für die Nacht, das ist der Mond. Er machte auch die Sterne. Siebzehnter, Gott setzte sie an den Himmel. Sie sollten die Erde hell machen. Achtzehnter, sie sollten über Tag und Nacht regieren. Sie sollten Licht und Dunkelheit unterscheiden. Gott sah, dass es gut war. Neunzehnter, es wurde Abend und dann Morgen. Das war der vierte Tag. Zwanzigster, Gott sagte, das Wasser soll voll sein von lebenden Tieren. Und Vögel sollen über der Erde am Himmel fliegen. Einundzwanzigster, Gott machte große Meerestiere. Er machte alle lebenden Tiere, die im Wasser leben. Jede Art war so. Er machte auch alle Vögel. Jede Art war so. Gott sah, dass es gut war. 22. Gott gab ihnen seinen Segen. Er sagte, habt viele Kinder und werdet mehr. Füllt das Wasser im Meer. Und die Vögel sollen auch mehr werden auf der Erde. 23. Es wurde Abend und dann Morgen. Das war der fünfte Tag. 24. Gott sagte, die Erde soll lebende Tiere hervorbringen. Haustiere, Tiere, die kriechen, und wilde Tiere. Jede Art soll so sein. Und es geschah. 25. Gott machte die wilden Tiere. Jede Art war so. Er machte die Haustiere. Jede Art war so. Er machte alle Tiere, die kriechen. Jede Art war so. Gott sah, dass es gut war. 26. Gott sagte, wir wollen Menschen machen, die wie wir sind. Sie sollen über die Fische im Meer regieren. Und über die Vögel am Himmel. Und über die Haustiere. Und über alle wilden Tiere. Und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. 27. Gott machte den Menschen wie er selbst. Er machte ihn als Mann und als Frau. 28. Gott gab ihnen seinen Segen. Er sagte zu ihnen, habt viele Kinder und werdet mehr. Füllt die Erde. Die Erde soll euch gehören. Regiert über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel. Und über alle Tiere auf der Erde. 29. Gott sagte, ich gebe euch alle Pflanzen mit Samen, die überall auf der Erde wachsen. Und alle Bäume mit Früchten, die Samen haben. Das ist euer Essen. 30. Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln am Himmel und allen Tieren, die auf der Erde kriechen und leben,